ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Und bevor ich es vergesse, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Fangen wir ja gleich mal an mit dem Namen der App. Es geht um eine iOS-App, es geht um Parcel Tracker, Sendungsverfolgung und Paketverfolgung für DHL, DPD, FedEx, GLS, Hermes, TNT, N und UPS. Gratis-App, Universal-App, Versionsnummer 1.5 liegt vor, 10,4 MB groß, Deutsch, Englisch sind nur sind die Sprachen, die unterstützt werden, so natürlich. Erfordert iOS 7.0 oder neuer, hat bei 5.361 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 5 Sternen. Und es gibt einen In-App-Kauf Parcel Track Premium, 2,99 habe ich bis jetzt noch nicht getätigt. Ich lese einen Teil der Beschreibung mal vor. Parcel Track fasst alle deine Pakete in einer App zusammen und hält dich kostenlos mit Push-Notifications über den Lieferstatus auf dem Laufenden. Mit Live-Tracking, Barcode-Scanner, Zustellprognose-E-Mail-Inbox und vielem mehr. Push-Notifications. Wenn du möchtest, macht Parcel Track dich über Push-Notifications darauf aufmerksam, dass dein Paket bald ankommt. Today-Widget. Hab all deine Pakete, die unterwegs sind oder heute zugestellt wurden, immer direkt in der Heute-Ansicht des Notification Centers im Blick. Das ist zum Beispiel ein Premium-Dienst für den In-App-Kauf. Parcel Track Inbox, kein Abtippen von Tracking-Nummern mehr. Jeder Parcel Track-Nutzer bekommt mit dem Aktivieren der App ein E-Mail-Postfach zugewiesen. Wenn du eine E-Mail, beispielsweise die Versandbestätigung von Amazon an diese Adresse schickst, findet der Parcel Track Server darin automatisch die Tracking-Nummern deines Pakets und fügt es deinem Account hinzu. Zustellprognose, soweit von den Paketdiensten unterstützt, zeigen wir dir in der App und in den Push-Benachrichtigungen ein Zeitfenster, in dem dein Paket wahrscheinlich zugestellt wird. Sendungsnummern aus der Zwischenablage markiere einfach in einer anderen App oder aus einer anderen E-Mail eine Sendungsnummer und Parcel Track wird beim nächsten Start automatisch in der Zwischenablage finden, sofern die Sendung zurzeit aktiv ist. iPad-Version Parcel Track ist speziell für das iPad angepasst. Paketarchiv. Archiviere alle zugestellten Pakete. Live-Tracking. Verfolge die Position des DPD-Boten mit deinem Paket auf der Karte. Premium. Barcode-Scanner. Versendest du ein Paket? Scanne den Barcode mit der Sendungsnummer, um das Paket noch schneller in Parcel Track einzufügen. Premium. Welcher Nachbar hat mein Paket? Wenn dein Paket beim Nachbarn abgegeben wurde, kann dir Parcel Track sagen, bei welchem Nachbarn du klingeln musst. Premium. Konfigurierbare Push-Nachrichten. Es gibt auch eine Synchronisierung. Mit Parcel Track Sync werden deine Pakete zwischen all deinen iOS-Geräten abgeglichen. Damit kannst du Parcel Track unterwegs auf dem Telefon nutzen und zu Hause deine Pakete bequem auf dem iPad tracken. Premium. Ich weiß persönlich jetzt nicht, ich nutze nämlich Parcel Track sehr gerne, auf Android. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit Android synkt, Parcel Track Premium. Muss ich entweder mal ausprobieren oder vielleicht kann das ja auch jemand in die Kommentare schreiben von euch. Unter iOS benutze ich momentan noch Delivery Status Touch, womit ich eigentlich sehr zufrieden bin, aber wenn ich das selber jetzt so vorlese, was Parcel Track alles so kann, ich habe es, wie gesagt, nur ab und zu ausprobiert, denke ich, 2,99 ist es definitiv wert und ich würde sagen, geile App, klingt sehr gut, wirkt sehr gut. Und die Bewertungen sind auch durchaus sehr klasse, gefällt mir wirklich sehr gut. Download-Empfehlung meinerseits, alleine schon in der Gratis-Version. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.